Achtung! Sie verlassen den schwarz-weißen Sektor und begeben sich in eine Grauzone. Bei uns gibt es nichts Eindeutiges. Kein Schwarz, kein Weiß. Wir haben Sie gewarnt. Hallo und herzlich willkommen zum Grauzone-Podcast. Marco, bist du da? Ja, ich bin da. Hallo Lars. Hallihallo. Sei gegrüßt. Ja, du auch. Gruß in die Hauptstadt. Ne? Mhm. Gruß aufs Ja, wie geht's dir? Jo, muss ja, ne? Muss ja. Du warst ja letztens fast in meiner Nähe hier, ne? Kann man so sagen, ja. So, tatsächlich in der gefühlten Hauptstadt des Nordens. Ja. Bremen. Hamburg. Ja, ich merke schon, du bist zu Spaß und Speisen aufgelegt heute, ne? Noch ist das so, ja. Ja, was hast du gemacht in Hamburg? Erzähl mal. Ich war auf einem Konzert. Der Olli Schulz war der Meinung, dort ein Release-Konzert zu geben. Okay. Und ja, das Ganze habe ich mir dann mal mit meiner Frau zusammen angeschaut und angehört. Und das war sehr schön. Im Knust war das in Hamburg, ne? Genau, schöne, feine, kleine Location. Ja, du kennst sie ja, glaube ich, ist ja in der Nähe von diesem Behelfsstadion. Und dem Millerntor, ne? Ach so. Eines der schönsten Fußballstadien Deutschlands, ne? Mag sein. Innen habe ich es ja nicht gesehen, von außen war, ja, ein Stadion halt, ne? Zeichnet sich so ein bisschen durch die Klinkerfassade an und so ein bisschen an die Speicherstadt, soll das ja so ein bisschen erinnern, also. Nicht so ein reines Stahlkonstrukt wie manche andere Stadion oder Beton, wie wenn man das vom HSV anguckt, das sieht ja aus wie so ein parkdeckter Stadion. Ja. Ne. Ja. Aber auch das kenne ich nur von außen. Ist das nicht in der Nähe der Multifunktionsarena nebenan? Da? Der Müllverbrennungsanlage. Ach so. Ach deshalb. Ja. Nee, aber du hast recht, die Arena da ist direkt nebenan. Ja, siehst du, dann warst du da. Dann warst du auf der, in der Elfi, warst du glaube ich auch noch, aber. Genau, na, zumindest sind wir da so mal außen rum. Also es war so eine relativ spontane Idee, weil wir noch ein bisschen Zeit hatten. Sind wir da mal noch rüber gedüst. Aber ich hoffe, letztes Wochenende noch mal mit Tanja. Das gleiche, was ihr gemacht habt, einmal um die Platz, darum da. Na, lecker Bierchen getrunken, störte Bäcker. Ja, das ist echt schön. Also wir waren ja dann auch, als es dann schon dunkel war dort. Mhm. Und ja, das ist ein netter Ausblick, den man da genießen kann. Oh. Und dafür, dass es ja kostenlos ist. Ich glaube, aber nur, wenn man spontan hingeht. Irgendwie kann man sich Tickets reservieren, wenn ich das richtig gesehen habe. Du kannst online, kannst du dir Tickets reservieren für ein Zeitfenster. Mhm. Die kosten dann aber 2 €. Okay. Oder du machst das vor Ort halt kostenlos. Da sind halt Automaten. Hast du ja gesehen, da sind die verschiedenen Einlasszeiten oder sich jetzt 15 bis 15:30, 15:30 bis 16 Uhr und so weiter und so fort, da drückst du einfach drauf, ziehst deine Tickets und in der Regel ist das auch nicht ausverkauft, also kommt man da rein. Also ehrlich gesagt habe ich die Automaten nicht gesehen. Nee. Bei uns hatte die Kasse geöffnet, wir sind da kurz ran und haben gesagt, hallo, wir hätten gern 2 Tickets für die Plaza, hat sie uns gegeben und dann haben wir die eingescannt und sind durch. Okay. Mehr ist mir da gar nicht aufgefallen, aber gibt dann anscheinend irgendwie beide Möglichkeiten. Also wir haben noch mit einem Menschen gesprochen, nicht mit dem Automaten. Wir nur mit dem Automaten. Okay. Merkwürdig. Ist das vielleicht am Wochenende anders oder so? Nee, die Automaten stehen noch nicht immer da. Das gegenüber in diesem Besucherzentrum, da wart ihr wahrscheinlich gar nicht. Ihr seid ja wahrscheinlich direkt rein, ne? Genau. Achso, ja, genau. Ich habe gelesen, man kann die sich entweder im Besucherzentrum holen oder direkt vor Ort halt. Und ja, gut, deshalb. Ja. Im Besucherzentrum war man nicht. Gibt es da noch mehr zu sehen, außer die Automaten? Ich habe jetzt nur die Automaten gesehen, das war mir am wichtigsten. Okay, super. Wahrscheinlich kriegst du noch ein T-Shirt von der Elfi oder was weiß ich was, keine Ahnung. Ein Becher, keine Ahnung. Ja, also ich sag mal, Merch-Shop ist ja ganz ordentlich, was die da so anbieten, ne? Da oben drin, ja. Kriegst du ja von A bis Z irgendwie alles, also. Aber auch stolze Preise, das Ganze, ne? Weil ich meine, muss das Geld wieder reinkommen, ne? Ja, wobei, also ich habe ja, wir haben uns so ein bisschen an so eine, Führung rangehangen, die da in diesem Plaza-Foyer irgendwie gerade lief. Hauptstadt-Schmarotzer. Die war bestimmt eh kostenlos. Ja. Und haben da mal so ein bisschen gelauscht und die hat also berichtet, dass da die, was da so für Preise sind, gibt es irgendwie Eigentumswohnungen drin? Oder so Apartments wahrscheinlich, Lofts, keine Ahnung. Ja, Loft nicht, ist Quatsch, aber so Eigentumswohnungen. Das geht so quasi bei ganz kleinen Wohnungen so im 100.000er-Bereich los. Und wo ich ja auch selbst ziemlich gestaunt habe über dieses, was ist denn das, Hotel Best Western oder so ähnlich. Mhm. Ja, das hat ja wahrscheinlich auch ganz ordentliche Übernachtungspreise. Das wusste ich vorher gar nicht, dass da ein Hotel mit drin ist. Ja? Das wusste ich. Ein bisschen befremdlich, ehrlich gesagt. Bis vor 15 Sekunden wusste ich das auch nicht. Ah, okay. Da ist das Foyer des Hotels, ist auch, geht von diesem Foyer der Plaza ab. Mhm. Und eigentlich siehst du auch, dass wenn du einmal komplett rumgehst um die Plaza, jetzt erkläre ich dir Hamburg, das ist ja der Wahnsinn. Ja, okay. Ja, wenn man einmal komplett rumgeht, da konnte man dann also den Leuten auf ihre Kaffeetafel schauen, ne, im Best Western. Ja, das stimmt. Also man konnte da reingucken. Ich dachte, das wäre jetzt drin, so ein Café oder irgendwas, wenn man eine Eintrittskarte hat für einen großen Saal oder irgendwie so. Oh, nö, das ist von dem Best Western wohl da, diese Einrichtung, ja. Weil Best Western ist doch jetzt eigentlich so ein Standardhotel. Das ist ja noch gar nicht mal vom Namen her nichts Besonderes, ne? Tja, jetzt schon vielleicht. Da hätte ich mir mehr so ein Hilton oder sowas, ne? So ein, wie in Braun Lage, weißt du, wo wir beiden waren. Genau. Ne? So ein Doppelstockbett. Ohne Tisch. Ja. Heizungshalter aus Büchern. Das ist ein bisschen kreativ halt, ne? Ja, aber gut, also ich habe da nicht nach Preisen geguckt. Es ist eh höchstwahrscheinlich außerhalb meiner Gehaltsklasse. Aber ja, für den geneigten Elbvieh-Besucher, der da wahrscheinlich ja auch horrende Preise teilweise bezahlt, für den ist das wahrscheinlich ganz bequem, da an zentraler Stelle gleich mit unterzukommen. Ne? Ja, klar. Ja, jeder wie er mag. Aber man sieht ja die Unterschiede dann, ne? Die so im Anzug kommen und so, das sind dann die Konzerthörer. Mhm. Und dann kommen noch die so in Jeans mit Rucksack auf dem Rücken, so, ne? Das sind dann so die. Also wir. Die Elfie-Touristen, ne? Ja. Ja, unser Hotel war ähnlich gut wie das Best Western, muss ich mal mit der Gelegenheit loswerden. Also ich tue mich ja immer ein bisschen schwer bei so einer Buchung, muss ich sagen. Also ich kann da Stunden mit verbringen, ja, das irgendwie Preis-Leistungs-Verhältnis, das Beste irgendwie für mich abzugreifen. Und ja, muss man sagen, also wir waren im Hotel Pacific. Das ist ja auch, sag mal, wie nennt sich das Viertel? Ist das schon, ist das alles St. Pauli? Das ist St. Pauli, Ecke, St. Pauli. Ecke, okay. Pferdemarkt, Feldstraße. Ne? Mhm. Gut, also es war okay. Also die Bewertungen waren gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich hätte es nicht unbedingt genommen, wäre es nicht so dicht am Knus dran gewesen, also an dieser Konzertlocation. Für eine Nacht war es okay. Also sonst fange ich irgendwie hier an, noch mies über das Hotel zu reden. Das möchte ich gar nicht unbedingt. Aber mehr als eine Nacht möchte ich jetzt auch nicht als Empfehlung weitergeben. Also es ist wirklich in Laufnähe zum Knust. Es ist gut an öffentlichen Nahverkehr angebunden. Punkt. Ja. Ja. Ja, also es, wir haben es auch schon einmal genutzt nach so einem, da waren wir auch zum Konzert in Hamburg, nachdem noch so ein Kiezbummel und ja, danach dann einfach nur, um da zu pennen, morgens aufzustehen und wieder wegzufahren. Also das ist, für mehr eignet sich das wirklich nicht. Wir hatten sogar noch so ein Zimmer mit hier mit Klo und so auf dem Flur, glaube ich. Weiß nicht, hattet ihr eins auf dem Zimmer? Ja, wir haben das dann auf dem Zimmer. Das habe ich zum Glück noch mitbekommen. Da ist ja, also ich habe über hier die Plattform Booking halt gebucht. Ah. Und da musste man schon sehr genau aufpassen, dass man eben nicht hier Gemeinschaftsbad und also spätestens da wäre wahrscheinlich meine Frau dann auch ausgestiegen aus der ganzen Nummer. Ich meine, bei einer Übernachtung im schlimmsten Fall könnte man sich vielleicht das Duschen noch sparen und macht das dann danach zu Hause. Aber ein Gemeinschaftsklo auf dem Flur, das brauche ich dann doch nicht. Also aus Jugendherbergsalter bin ich raus, ja. Also bei uns war damals auf dem Zimmer zumindest ein Urinal mit Seifenspender. Irgendwie. Okay, ja gut, kann man sich auch hier drin waschen. Ne? Ach so. Themenwechsel. Jetzt waren wir schon unten rum und jetzt machst du Themenwechsel. Ja, nee, ich möchte ja noch kurz bei dem Besuch zumindest bleiben. Ja? Also, ach so. weil was ich auf jeden Fall loswerden muss, da schräg gegenüber über die Straße ist dann, sind die Rindermarkthallen, heißen sie, glaube ich. Das ist schon, also man merkt deutlich, dass man in einem alternativ angehauchten Viertel ist. Es geht halt alles sehr gemächlich und gemütlich ab. Also in Berlin würde man Hipster sagen wahrscheinlich. Es war aber sehr angenehm, diese lockere Atmosphäre, auch wie die Kinder da rumgeflitzt sind, auf den Rollern da zwischen den Ständen durch. Und also es war einfach schön. Und wir haben einen sehr leckeren Crepe jeder gegessen. Ja, also ist ein extra wie soll ich sagen, so eine Crepe-Gastronomie-Einrichtung. Und das war echt gut. Das werde ich auch unbedingt in den Shownotes verlinken. Also das wäre ein absoluter Tipp, wenn man da in der Nähe ist. Die Dame nannte sich dann auch, sie ist eine Creperista. Aha. Mhm. Also eine Barista hätte ich jetzt noch gekannt. Creperista, okay. Nee, also das war echt ein sehr sättigender und leckerer Crepe. Ich hatte gefüllt mit zig, also im Haufen, also gefühlt ein halbes Kilo Schokolade und Banane. Aber es gibt auch herzhafte Sachen da. Und also alles, was da so rumlag und so ausgegeben wurde, das sah echt gut aus. Und den ich gegessen habe, der war auch extrem lecker. Und am späteren Abend haben wir dann da noch einen Burger gegessen. Ist ja nicht immer ganz einfach, irgendwo auch was Vernünftiges an vegetarischen Burgern zu kriegen, aber auch der war da sehr, sehr lecker und empfehlenswert. Und ja, gut, das Konzert selber, Olli Schulz, da kann jeder sich selbst seine Meinung bilden. Ich mag ihn, ich mag Singer-Songwriter generell ganz gerne und ist halt nicht Musik für jeden. Hört sich nach einer runden Geschichte an, euer Ausflug da. Dafür, dass ihr, wie lange, ihr wart 24 Stunden, wenn überhaupt da, ne? Eher noch weniger, ne? Im Endeffekt weniger, genau. Dafür habt ihr auch ganz schön was gesehen, ja. Nur zu Elfi sind wir halt mit Öffis. Das war ein bisschen schwierig für uns, da das richtige Ticket zu finden. Aber ging dann auch alles mit Hilfe des Internets und so. Da konnten wir uns dann. Oh, das geht da schon. Man ja echt ganz gut weg. Das ist gut gelegen da alles. Ja, kannst ja von der Feldstraße mit der U3 Baumwall fahren und da wieder aussteigen. Ja, warum jetzt U-Bahn, Hochbahn hieß und so, das hat uns so ein bisschen verwirrt. Das ist, Das ging dann irgendwann. Man muss sich halt auf Hamburg einlassen und dann geht's. Ah. Ach, Hamburg ist eine schöne Stadt, da kannst du mir erzählen, was du willst. Ne? Jo. Jo. Berlin aber auch, so ist das ja noch nicht. Ich bin auch gerne mal in Berlin, aber ich bin dann auch irgendwann gerne wieder weg. Das ist mir zu grau, zu groß, so weiß ich nicht, irgendwie. Aber trotzdem ist man gerne immer mal da für ein Wochenende oder zwei, drei Tage. Was machst du jetzt? Das kann ich dir sagen. Mein Drucker hat sich gerade abgeschaltet. Ja, so ist das, wenn man live sendet. Ja? Ja. Gut. Super. Thema Qualitätspodcast. Ne? Ja, andere haben Probleme mit ihren Mikros. Ich habe Probleme mit meinem Drucker. So ist das. So ist das, ja. So hat jeder seins. So hat jeder seine Probleme, ja. Ja, gut. Damit warst du durch. Jetzt mit deinem Hamburg-Ausflug, ja. Jo, was wir nicht gesehen haben, soweit sind wir mit der Hochbahn dann nicht unterwegs gewesen, war dann der Kiosk. Der Kiosk, ja. Den Zuhörer-Kiosk meinst du jetzt? Genau. Ja. Ja, ist ja ein bisschen quer, ne? Da deiner, ist ein älterer Mann, ich weiß gar nicht, wie alt ist der, 71 oder sowas, glaube ich, irgendwie? Ja, also schon rüstiger Rentner. Auf jeden Fall, ne? Der hat genug Zeit. Hat sich einen leerstehenden Kiosk in der U-Bahn-Station gemietet, hat da irgendwie so einen Spezialvertrag da irgendwie gemacht, zahlt, glaube ich, irgendwie 270 Euro Miete im Monat oder irgendwie sowas. Und hat da irgendwie vier Ohren dran gemalt und er ist einfach der Zuhörer. Also man Leute, die keinen haben, die einem zuhören, also wer nicht podcastet, der kann da reingehen und sich mit dem Herrn da ein bisschen unterhalten und ja, und er nimmt sich dafür jeden wohl irgendwie Zeit und mittlerweile hat sich aber eine Uhr aufgehängt, stand dann, ne? Nach einer Stunde sagt er so, ob die nicht einen anderen Tag nochmal wiederkommen wollen, also ja, ist eigentlich eine ganz nette Geschichte, ne? Ja, also erst, als ich es erst einmal so gelesen habe, fand ich es so ein bisschen befremdlich, dachte, ja gut, wer soll das jetzt in Anspruch nehmen, aber wie er ja selber dann da auch geschrieben oder erzählt hat, das wird ja wirklich reichlich genutzt und so im Nachhinein, wenn man mal so drüber nachdenkt, eigentlich eine echt schöne Idee, ne? Ja. Also das ist echt eine feine Sache. Ich hatte das erst völlig überlesen, wo du mir den Link schickst, das habe ich irgendwie immer Zubehörkiosk gelesen. Ich dachte, Zubehörkiosk, vertickert da jetzt einer irgendwelche Handysachen oder irgendwas? Oder sowas gibt es auf Flughäfen ja auch schon, so Handy-Zubehörläden irgendwie und die Ladekabel verkaufen, was weiß ich was alles. Aber sowas hatte ich auch noch nicht von gehört. Und da hat das jetzt erstmal für ein halbes Jahr der den Laden erstmal gemietet, ne? Genau, weil er ja auch selbst gar nicht wusste, wie das angenommen wird. Ne? Er ist ja da auch völlig irgendwie offen an die Sache rangegangen. Und vor allem, er sagt doch, er wusste selber gar nicht, wie er das überhaupt finanzieren soll irgendwie. Jetzt kommt er irgendwie über Spendennummern und so oder irgendwie wahrscheinlich, ne? Aber ja, wie gesagt, für Leute, die keine Zuhörer so haben und sich gerne mal unterhalten möchten. Und da gibt es in Hamburg, glaube ich, viele von. Das wird ja immer alles anonymer, das ganze Leben heutzutage, ne? Und wenn man denn, ja, wann unterhält man sich mal? man ist ja selber schon so, man schreibt ja das meiste mit dem Handy, ne? Tja, so ist das inzwischen. Ja. Ist so. Ja. Das Gespräch von Angesicht zu Angesicht wird immer seltener. Wird immer seltener, ja. Naja, mal gucken, wann sollten wir beiden Angesicht zu Angesicht sprechen? Das ist auch ganz gut, dass es da so ein Telegramm gibt und sowas. Das ist wahr. Es sei denn, wir finden einen gemeinsamen Feiertag, an dem man mal Zeit hätte. Gemeinsamen Feiertag, ja. Da vielleicht können wir ja da bald mit dem Tag der Reformation dienen. Ne? Der soll ja am 31.10. ist ja davon die Rede, dass hier wohl die Norddeutschland den Feiertag bekommen soll. Wir hatten das ja letztes Jahr, weil da der 500. Reformationstag war. War ja schon Feiertag und das hat uns hier im Norden so gut gefallen, dass wir uns auch so ein bisschen beschwert haben und gesagt, Mensch, pass mal auf, wir hier oben, wir haben 9 Feiertage. Die da unten in Bayern, die haben 13 Feiertage. Das ist ja noch viel mehr irgendwie. Ja, das ist ja irgendwie nicht so ganz gerecht irgendwie und ja. Und jetzt setzt man sich hier wohl tatsächlich in den norddeutschen Bundesländern dafür ein, dass der 31.10. wohl ein Feiertag wird. Man hatte noch mehrere Termine, die man irgendwie veranschlagt hatte, die man nehmen sollte. Aber ich finde, so Ende Oktober ist eigentlich ganz gut. So Mai, Juni und Sommer haben wir ein paar Feiertage, dann verteilt sich das so ein bisschen übers Jahr, so, ne? Wie ist das in Berlin? Habt ihr schon Reformationstag, Feiertag? Nee, auch nicht, ne? Naja, da bin ich ja so ein bisschen außen vor. Also es gibt, ich wohne ja selbst ein kleines Stückchen außerhalb von Berlin. Also gilt ja dann schon als Brandenburg. Okay. Und hier haben wir tatsächlich, ich glaube, mindestens einen Feiertag mehr als in Berlin. Da ich aber in Berlin arbeite, ist das natürlich völlig egal, weil ich muss dann trotzdem arbeiten gehen. Also während alle Nachbarn schön noch in den Betten dann liegen, bin ich schon unterwegs auf dem Weg zur Arbeit. Ja. Ja, gut, so kann dann das treffen, ne? Tja, Augen auf bei der Wohnortwahl. Vielleicht muss ich auch mal nach Norddeutschland ziehen. Nee, ich bleib schön hier. Hier ist gut. Ja, aber was mich an dieser Nachricht dann auch so ein bisschen wieder, naja, verwundert eigentlich nicht. Eigentlich war es klar, man kann ja auch keinem so richtig alles recht machen, ne? Weil es wird ja wirklich Wert drauf gelegt, das Ganze den Tag der Reformation zu nennen und nicht den Reformationstag, weil das wäre ja dann rein wieder ein kirchlicher Feiertag, ja, oder könnte man zumindest so verbinden. Das wäre in den Köpfen der Leute so. Und schon sind natürlich mehrere Verbände auf die Barrikaden gegangen. Nein, und wir wollen einen interkonfessionellen, was für ein schönes Wort, einen interkonfessionellen Feiertag haben. Und ja gut, dann nennt man das Ganze anders und schon, weiß ich nicht, wird das Gemecker ein bisschen weniger. Ja? Also sollen doch lieber alle froh sein, dass sie einen freien Tag dazu kriegen und wie man den Ganzen dann nennt. Also das ist mir völlig egal, der Name. Ja, wenn man den Kasper-Feiertag nennt, dann würde auch wieder irgendeiner meckern, ne? Ja. Nee, der soll lieber anders heißen. Also, naja, gut. Ich finde 31. Oktober ganz gut. Das kann man immer vielleicht auch verbinden mit dem Stein Montag, Stein Dienstag, je nachdem wie er fällt, immer nochmal so als Abschluss-Camping-Tour des Jahres so. Ja. Und ab November geht der Wohnwagen in die Halle. Das kann man immer gut verbinden. Glaube ich. Ja. So ist das in Norddeutschland. So ist das in Norddeutschland, ja. Aber finde ich gut, dann haben wir zumindest schon mal 10 Feiertage. Dann sind die Bayern uns noch 3 voraus. Mhm. Ne. Ja, was haben wir noch Schönes mitgebracht hier in unserem Koffer der Skurrilitäten? Tja, Koffer. Koffer haben wir mitgebracht. Wir haben sogar 2 Koffer mitgebracht. Dass der nicht im Polizeieinsatz aussieht. Ja. Ja, in Berlin war mal wieder, ne? Da war mal wieder ein herrenloser Koffer gefunden worden von der Polizei. Ja. Und ja. Also gefühlt passiert das Ganze ja eigentlich täglich, dass irgendwo in der Hauptstadt, vielleicht kriege ich das nur mehr natürlich mit aufgrund der Nähe hier zur Hauptstadt oder weil ich auch in der Hauptstadt unterwegs bin mit Öffis ziemlich viel. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es ja in Berlin nochmal so ein bisschen mehr Augenmerk drauf gelegt wird, auf herrenlose Gepäckstücke. Also es wird ja an großen Bahnhöfen ständig durchgesagt, wie am Flughafen auch, bitte lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Wenn das Ganze dann doch mal passiert, dann ist also ruckizucki die Polizei dabei, den Bahnverkehr oder den Flugverkehr einzustellen und das Ganze erstmal zu untersuchen. Bisher zum Glück in aller Regel nichts bei rausgekommen. Mhm. Gibt ja dann auch immer gleich die Leute, also gerade Twitter, gut, ist immer für Meckerköppe irgendwie ja erste Adresse. Aber die dann gleich meckern, ja, ist doch eh bloß wieder eine Attrappe, bla bla. Ja, bis dann irgendwann doch mal irgendwann was passiert oder was ist. Das sind dann die, die auch gleich wieder schreien, na, hättet da mal lieber, weiß ich nicht, den vorsichtig aufgemacht, so nach dem Motto. Ja. tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Ne? Tja, das ist dann so, ja. Aber es führt natürlich dann trotzdem zu kuriosen Nachrichten, wenn dann so ein herrenloser Koffer geöffnet wird und auf einmal hängt da so ein Bein raus. Die haben also einen riesen Schreck wohl bekommen, die Polizeibeamten. Ne? Wobei es dann im Endeffekt nur eine Erste-Hilfe-Puppe war. Also, hängt da wirklich ein Bein raus? War das, ist das nicht nur so ein Oberkörpertor so gewesen irgendwie? Ach so, ja, dann war das Bein schon weg. Ja gut, aber dann hing halt ein Kopf raus. Ist auch nicht besser. Oh, nee, ne. Ja, da hängt so ein Helfer da, der in Erste-Hilfe kurz eben gemacht hat, seinen Koffer einfach vergessen in der Eile, ne? Wird man dafür eigentlich irgendwie belangt oder sowas? Irgendwie kann man dafür belangt werden? Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass die Möglichkeit auf jeden Fall besteht, weil du bist ja in dem Moment der Verursacher des Polizeieinsatzes. Ja, und in Deutschland haben wir das schöne Verursacherprinzip. Wer einen Schaden verursacht, der muss dafür aufkommen. Erstmal grundsätzlich. Ja. Ja, also ich kenn's von Feuerwehreinsätzen. Muss dann da nicht irgendwie ein Vorsatz nachgewiesen werden oder irgendwie sowas? Naja, ich sag mal, ist ja schon, wenn man will, grob fahrlässig irgendwo seinen Koffer stehen zu lassen, ne? Also Vorsatz glaube ich eher nicht. Stellt's ja, ja, wäre mal interessant zu wissen. Also wenn da Versicherungsfachleute sind, wie wer da für den Schaden aufkommen muss. Aber mir selber ist es auch schon mal passiert und da bin ich echt ins Schwitzen gekommen. Ich auf dem Weg zur Arbeit, ich hatte also so einen Koffer mit Tauchutensilien dabei. Tauch, das war jetzt noch nicht die Brücke, oder? Nee, das war noch nicht die Brücke. Okay. zu Tauchutensilien kommen wir nachher auch nochmal. Oh Mann. Ja, und habe also diesen Koffer schön, also Koffer und Rucksack dabei, mein Rucksack, den ich immer dabei habe, diesen Koffer normalerweise ja nicht. Und steig aus der S-Bahn aus, steig um in die nächste und irgendwann fällt mir so auf, oh, verdammt, irgendwas fehlt. Ja, bin also sofort zum Aufsichtspersonal und habe gleich gesagt, ja, hier, sagt mal da schnell Bescheid, ich habe da einen Koffer stehen lassen, nicht, dass da irgendwie einer denkt, da ist sonst was drin. Und ja, im Endeffekt ist dieser Koffer dann noch zweimal quer durch Berlin gefahren, bis der Zugführer ihn dann endlich entdeckt hat. Also es hat überhaupt keinen interessiert. Ja? Und das ist jetzt irgendwie, ja, ich glaube, 3 Jahre her. Also es ist schon auch in einer Zeit passiert, wo man da schon eigentlich ein Augenmerk drauf hatte. Nö, aber es hat auch keiner geklaut. Also das ist doch schon teures Equipment gewesen. Mhm. Kann vielleicht nicht jeder was mit anfangen, aber heutzutage kriegt man ja alles irgendwie bei eBay los oder so. Ja, also der ist dann wirklich 2-3 Mal quer durch Berlin, hoch und runter von Nord nach Süd. Ja, wurde gefunden und ich konnte dann also wieder abholen. Also manchmal muss man auch einfach Glück haben. Also ich sag mal, wenn da irgendwo eine Handtasche liegt oder eine Laptoptasche oder so, da ist vielleicht der ein oder andere dabei, der das mitnimmt. Aber nimmt man einen ganzen Koffer mit, denke ich, so einen Reisekoffer? Ich weiß nicht. Naja. Naja. Also manchmal ist ja aber auch was Essbares drin, ne? Was war das? Die nächste kuriose Kofferöffnung am Flughafen Tegel. Da hat das ja, ich glaube, das LKA ist es in Berlin, die so einen ferngesteuerten Roboter haben, um diese Koffer entweder kontrolliert mit so einem scharfen Wasserstrahl zu sprengen oder auch mit Werkzeug zu öffnen. Ja, und da sind dann einfach mal ein ganzer Koffer voll irgendwie Rosinen rausgekullert. Die Rosinenbomber. Waren sie wieder am Flughafen Tegel, ne? Ja, so ist das dann, ja. Ja, das ist genau das gleiche, ein Koffer voller Rosinen irgendwie. Man muss ja irgendwas im Urlaub mitgebracht haben oder irgendwas, oder? Aber wo gibt's so besondere Rosinen, die man unbedingt einen ganzen Koffer voll mitbringen muss? Also das. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oder das war wirklich ein Spaßvogel, der hier den Rosinenbomber von Berlin wieder irgendwie ins Spiel bringen wollte. Oh, kann sein, ja. Aber man kann ja mit so Nahrungsmitteln noch ganz verrückte Sachen machen, ne? So mit Scheiblettenkäse oder so. Kann man auch, ja. Ja, ich esse auf meinem Hamburger auch gerne Scheiblettenkäse. Ja. Da haben wir was entdeckt wieder. Naja, also wir haben gelesen, dass es einen bizarren Todesfall in Hamburg gab. Und zwar, ich zitiere mal die Zeitung, da steht auch ein Todesfall aus Hamburg, klingt bizarr. Ein Mann soll sich laut Frankfurter Rundschau, man hört und staune, mit Scheiblettenkäse belegt, eine Nylon-Strumpfhose über den Oberkörper gezogen und einen Plastikregenmantel angezogen haben. in einen Taucheranzug gestiegen sein und sich dann mit einer Plastiktüte über den Kopf vor die eingeschaltete Heizung gesetzt haben. Er erstickte. Das ist doch wieder, das ist doch Porno-UFO 2.0, oder nicht? Das ist also, doch, das ist ja wirklich, er musste immer noch eins draufsetzen irgendwie, oder? Also, ich finde auch irgendwie so mit dem Schablettenkäse oder Nylonstrumpfhose würde auch reichen. Das wäre eigentlich genug gewesen, ja. Auch damit hätte er es in die Grauzone geschafft, aber nein, er wollte noch mehr. Ein schön Plastikregenmantel, Taucheranzug. Deswegen dachte ich eben mit dem Taucheranzug. Ich dachte, na, Lars fährt mit Taucheranzügen durch Berlin. Nein. Ja, ist erstickt. Ja, das sollte irgendwie Leute geben, die irgendwie auf so Atemnot stehen oder irgendwie sowas, ne? So ein Fetisch da irgendwie. Soll ja dann irgendwie das Lustempfinden im Moment des Höhepunkts noch verstärken. Also ich weiß nicht. Immer jeder wie er mag, aber ja. Naja. Nee. Er mag nicht mehr jetzt. Nee, er mag nicht mehr. Eigentlich gar nicht lustig, aber Mann, was gibt das für Leute auf der Welt? Wie kommt man auf so eine Ideen? Allein also, sich mit Scheiblettenkäse zu belegen. Genau, da geht das schon mit los eigentlich. Ich meine, Männer Nylonstrumpfhosen ist ja nichts Außergewöhnliches, aber. Nö, das gibt's in Hamburg wie in Berlin und wahrscheinlich wie Männer, in Köln. Das ist, Männer an Plastikregenmänteln auch nicht. Nö. Männer an Taucherzügen auch nicht. Die Plastiktüte über dem Kopf wird dann so ein bisschen merkwürdig, aber, aber das alles zusammen ist echt. Ja. Also ich kann mir auch, also, was bringt einem Scheiblettenkäse? Ja, also kann ja das also eigentlich sagen? Ist es ja gut, dass man sich nicht da reinversetzen kann. Das wär auch ein bisschen strange, aber naja. Bringt das irgendwas, wenn man alle Hautporen abdichtet oder irgendwie sowas? Oder irgendwas muss er ja versucht haben. Mit Scheiblettenkäse, der den schmilzt vor der Heizung, die Nylonstrumpfhose, dann noch so ein Plastikregenmantel. Ach so, er hat sich überbacken lassen quasi. Ja, stimmt, den Zusammenhang habe ich noch gar nicht gezogen. Ja. Aha. Deswegen hat er sich wahrscheinlich vor die Heizung gesetzt, damit das warm wird und der Käse schmilzt und die Hautporen schließt oder irgendwie sowas. Mhm. Keine Ahnung. Merkwürdig. Oh. Gibt echt verrückte Sachen, ne? Tja. Also, ich meine, er musste ja dann im Endeffekt nicht mehr, aber wie hätte er denn jetzt versucht, aus dieser Nummer rauszukommen, um mal schnell seine Notdurft zu verrichten? Boah, das ist heute... Das weiß ich nicht, aber Notdurft, da haben wir auch gelesen, in Nürnberg hat eine Frau ihre Notdurft im Gleisbett verrichtet. Also wurde natürlich von der U-Bahn angefahren, der Lokführer hat irgendwie gleich eine Notbremsung irgendwie eingeleitet, hat sie aber irgendwie erwischt irgendwie noch und ja, es wurde aber keine Frau gefunden irgendwie oder irgendeine Person, die da angefahren wurde. Und irgendwann meldete sich irgendwie in einem Hotel eine Frau irgendwie beim Rettungsdienst und sagte, sie hätte sich irgendwie gestört, sie hätte sich einen Arm gebrochen und so weiter und so fort. Und hat dann nachher letztendlich zugegeben, dass sie irgendwie im U-Bahn-Gleisbett irgendwie angefahren wurde und sich dabei den Arm gebrochen hat. Also, das ist doch auch Sachen. Warum setzt sie mich in U-Bahn-Gleisbett zum Pinkeln? Auf dem Bahnhof? Das wäre jetzt die erste Frage. War es ein kleines oder ein großes Geschäft? Ja, mach ich das. Sag mal, naja, also es ist ja so ein typischer Fall von Notdurft im Gleisbett verrichten, kann man machen, ist dann halt scheiße. Also, es ist dann scheiße, was denn das Wort ist wahrscheinlich. Ja. Aber ich sag mal, wer kann auch erzählen, also es ist so eigentlich das Richtige für einen Stammtisch, dass man mal so ein bisschen protzen kann damit, ey, ich wurde schon mal von einer U-Bahn angefahren. Ja, ja, ich meine, da kannst du ja froh sein, wenn du mit dem Armbruch davon kommst. Also. Absolut, ja. Wie oft liest man irgendwie, war doch jetzt erst in Köln beim Fasching, da wo irgendwie so ein Polizist da zwischen die Waggons gestoßen wurde und gestorben ist. Mhm. Hast du was von gelesen? Wahrscheinlich nicht. Es war halt kein, war niemand mit Migrationshintergrund, der geschubst hat. Sonst hätte man es nach einer Zeitung wieder gelesen. So. Ja, genau. Ja. Deswegen stand das ganz klein auf Seite 6. Ja. Da gibt's keinen Aufschrei. Nee. Ja, aber das fand ich auch ein bisschen verrückt. Also im Gleisbett. Naja. Mhm. Es gibt ja immer gerade auf so einem U-Bahn-Bahnhof gibt es auch immer irgendwo ein Klo oder irgendwas. Ich meine, ob das Gleisbett ist vielleicht manchmal sauberer als die Dinger, aber weiß ich nicht, wie Leute auf so eine Gedanken kommen. Ja. Aber wie gesagt, die Frau hatte wirklich Glück im Unglück gehabt, dass sie dann mit dem Armbruch davon gekommen ist. Und wahrscheinlich war ihr das ja selber unangenehm, dass sie ja gleich geflüchtet ist, irgendwie in die U-Bahn gegenüber und ist direkt weggefahren. Vermutlich, ja. Und irgendwann im Hotel hat sie wohl gemerkt, hier geht's doch gar nicht so ganz gut da. Naja. Sachen gibt's echt. Verrückt. Soll doch Leute geben, die im Keller grillen. Hast du davon schon mal was gehört? Davon habe ich tatsächlich schon mal gehört. Ja, ist ja eigentlich, also in dem Fall irgendwie eine achtköpfige Familie oder irgendwie eine Zusammenkunft, irgendwie sowas, drei Kinder und fünf Erwachsene, und die waren also der Meinung, naja gut, im Winter draußen grillen, nö, das ist uns zu kalt, wir grillen dann mal einfach im Keller. Und eigentlich hätte ich gedacht, dass, also zumindest wenn Erwachsene dabei sind, man schon irgendwie mitkriegt, das ist eigentlich eine blöde Idee. Weil warum machen das nicht alle? Ja? Also schon deshalb irgendwie muss man im Keller grillen. Naja gut, kam dann jedenfalls, wie es kommen musste. Ne? Also die, ich sage mal, Abgase des Grills sammelten sich dann, das schöne Kohlenmonoxid, als absolut giftiges, aber nicht weder zu schmecken noch zu riechen, das Gas hat dann halt dazu geführt, dass diese acht Personen dann also schwer verletzt, zum Glück keiner gestorben, das ist ja schon mal viel wert, aber zumindest schwer verletzt dann ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Das ist halt auch einfach wirklich ein blödes Zeug, dieses Kohlenmonoxid. Das ist schwerer als Luft. Ja. Also der Keller ist prädestiniert dafür, dass es sich genau dort auch sammelt. Und man wird halt einfach müde und man hat keine Schmerzen, man merkt nicht, es wird jetzt nicht. Weg, ne? Ja, du brichst einfach nur zusammen. Das führt dazu, dass du dann auch noch richtig da unten in der Suppe drin liegst, also in der Gaswolke, sag ich mal, die sich auf dem Boden ja sammelt. Und ruckzuck bist du erstickt. Ich meine, es an sich erstmal gibt schlimmere Tode, aber ist schon irgendwie so ein, weiß ich nicht, für einen Darwin Award eigentlich prädestiniert. Ja. Der Tod also ist auf jeden Fall. Dass man den Kindern da keinen Vorwurf machen kann, ist ja klar, aber also Erwachsene sollten doch genug Hirnmasse haben, um festzustellen, man muss nicht im Keller grillen. Ne? Ja. Also dann lieber mal mit Scheibletten Käse belegen und vor die Heizung setzen. Voll welcher Tod jetzt schöner war, weiß ich nicht. Aber die in Bremen, die sind ja Gott sei Dank nicht gestorben. Die sind jetzt, auch wie ich gelesen hatte, jetzt aktuell aus der Klinik alle wieder raus. Haben jetzt ein bisschen Lehrgeld bezahlt und ja, aber bei so einer Sache, da geht's echt um Minuten, ne? Also Kohlenmonoxid bindet sich halt an genau die Stelle im Blut, wo eigentlich die Rotblutkörperchen oder der Sauerstoff, oder sowas, ne? Genau. Da soll eigentlich der Sauerstoff ran, und das Kohlenmonoxid bindet sich halt um ein Vielfaches besser an diese Stellen. Dementsprechend wird halt kein Sauerstoff mehr transportiert, und das geht dann, wie wir uns alle vorstellen können, rucki-zucki. Ja. Ja. Die Frage ist, ob man, wenn man so eine Kohlenmonoxid-Vergiftung bzw. Tod erleidet, kann man da noch als Organspender dienen? Könnte schwierig werden. Da müsste man mal in den Niederlanden anfragen. In den Niederlanden? Ja. Das ist jetzt gerade ganz aktuell, ne? Also das Thema Organspende begleitet uns ja eigentlich seit unserer ersten Folge. Ja. Und jetzt kam die Meldung aus den Niederlanden, dass dort mit ganz aktuell ganz knapper Mehrheit im, heißt das in den Niederlanden auch, Parlament, also von der Politik angenommen wurde, dass man dort dann automatisch mit 18 Organspender ist. Und zwar so lange, bis man selber dem Ganzen widerspricht. Also das ist einfach umgedreht, das ganze Prinzip, ne? Man hofft sich davon natürlich, dass jetzt mehr Organspender kommen, weil viele Menschen melden sich denn gar nicht ab. Und wobei ich gar nicht weiß, ist das die richtige Lösung irgendwie? Weiß ich nicht. Irgendwie. Ja, ich meine, man hat ja die Möglichkeit zu widersprechen, ne? Ja, aber sollte man sich nicht eher so bewusst dafür entscheiden irgendwie? Man kann sich auch bewusst dagegen entscheiden, ne? Man muss sich nur rühren dann halt, ne? Ja. Ich glaube, da wird so ein bisschen die Trägheit der Bürger so ein bisschen genutzt irgendwie, weil es werden sich weniger abmelden, als sich sonst anmelden würden, also definitiv. Ja, das denke ich allerdings auch. Das ist ja auch der Hintergrund des Ganzen, ne? Sicherlich, aber es ist, eigentlich brauchst du ja auch keinen mehr interessieren, ne? Es ist ja eine reine Kopfentscheidung im Endeffekt. Möchte man das, dass einem Organe entnommen werden nach dem Tod? Und rein sachlich betrachtet, den Mist brauchst du ja nicht mehr. Also ob da jetzt da die Regenwürmer dran knabbern oder ob du irgendein Leben damit rettest. Und so völlig emotionslos betrachtet, ist so eine sehr gute Entscheidung. Aber wie es immer so ist mit diesen Sachen, die Emotionen spielen da nun mal eine große Rolle. Mich würde halt mal rein praktisch interessieren, gibt es da irgendwie eine zentrale Datei, oder bei wem meldet man sich da ab? Ja, also ich sag mal, nur der Ausweis im Portemonnaie ist ja erstmal schön und gut, wenn man da drin steht hat, nee, möchte ich nicht. So, an dem Tag, wo ich jetzt leider gerade versterbe, meine, sucht man sich ja normalerweise nicht aus, bis auf bestimmte Fälle vielleicht, gehen wir mal davon aus, man sucht sich es nicht aus und ich habe mein Portemonnaie aber jetzt leider gerade vergessen, ich habe meinen Ausweis nicht dabei. So. Ist dann nur, weil man jetzt irgendwie gerade kein Schriftstück dabei hat, automatisch wieder Organspender. Ja. Und im Endeffekt jetzt bei uns ist es ja so, der nächste Angehörige entscheidet dann noch. Ja. Da ja offensichtlich nicht mehr. Das oder hat dann der nächste Angehörige dann noch ein Widerspruchsrecht trotzdem? So tief im Detail habe ich mich da jetzt nicht reingelesen, muss ich ja gestehen. Wir sind ja mehr so die Überschrift. Ja, das ist aus dieser Nachricht auch erstmal nicht hervorgegangen. Ja, ja. Ne? Es wurde halt so aufgegriffen, na, da ist es jetzt halt so. Aber das Thema, das werden wir mal nochmal irgendwie im Auge behalten. Das interessiert mich echt ja, mal. Ja. Aber gerade dazu, vielleicht auch genau wegen dieser Nachricht, wo habe ich das heute gehört? Genau, Deutschlandfunk Nova. Das ist ja momentan so mein Lieblingssender neben Inforadio. Die haben das aufgegriffen und haben dann dazu berichtet, dass eigentlich die Anzahl der Spender in Deutschland gar nicht das große Problem sind, sondern dass einfach das in vielen Kliniken, die gar nicht auf Organspende so, ja, wie soll ich sagen, nicht vorbereitet sind, sondern die können gar nicht so viele, einfach aufgrund ihrer Organisationsstruktur, so viele Organspenden ja, verarbeiten. Also es kommt gar nicht erst so oft dazu, wie benötigt, dass Spendern die Organe entnommen werden können. Und das fand ich dann schon ein starkes Stück irgendwie. Ne? Also es ist nicht nur die geringe Spenderanzahl, sondern dann kommt noch dazu, dass in Deutschland das auch so ist, dass halt die Kliniken gar nicht auf verschiedenste Weise darauf vorbereitet sind, das in der Anzahl auch durchzuführen. Okay. Ich hatte ja zufällig heute im Radio gehört, dass in Schleswig-Holstein im letzten Jahr nur 24 Organspenden stattgefunden haben irgendwie. Das ist nicht viel, ja. Das ist nicht viel, ne. Ah, schon merkwürdig, ne? Auf der einen Seite hat man zu wenig Spender und auf der anderen Seite sind die Krankenhäuser da gar nicht drauf vorbereitet irgendwie. Das ist ja auch so ein Widerspruch irgendwo, ne? Also wenn ich mich jetzt recht erinnere an vorhin, dann hieß das irgendwie, dass selbst nur 1% der Spenderwilligen überhaupt ja, verarbeitet werden können. Verarbeitet, ja. Burger Patties. Ja, zum Beispiel. Ja, dann haben wir unsere Organspender. Du bist ja immer noch, wie ich lese, immer fleißig am Blutspenden, am Plasmaspenden. Ja. Ne? Letztes Mal ging dir das einmal nicht ganz so gut, ne? Nee, da kamen so ein paar Sachen zusammen, die mich dann doch irgendwie, naja, ich habe ja zum Glück gelegen, deshalb hat es mich nicht von den Socken gehauen. Aber es wurde mir schon ein bisschen schummrig, ja, gegen Ende der Plasmaspende. Ich hatte den Tag selber zwar viel getrunken, aber leider den Tag vorher nicht so viel und wenn, dann vor allem Kaffee. Und bei Kaffee ist ja bekanntermaßen so, dass dieses Koffein dazu führt, dass die Nieren extrem viel Urin ausscheiden, also mehr Wasser abgeben, als man eigentlich so aufnimmt mit dem Kaffee. Mhm. Ja, und irgendwie erst haben die netten Damen, die, ich nenne sie mal Schwestern vor Ort, nicht so richtig eine Vene gefunden und ich bin da relativ schmerzfrei, habe gesagt, ja, hier, probiert, nimmt die andere Seite oder wie auch immer, hat dann irgendwann auch ganz gut geklappt. Ja, und irgendwie lief es nicht so richtig und naja, so kurz vor Schluss, wie gesagt, habe ich dann mal gesagt, seid mal so nett, legt mal meine Beine hoch, aber sie haben es mir an der nicht vorhandenen Gesichtsfarbe anscheinend auch schon angesehen. Also es ist überhaupt nichts passiert, das war eine Sache von einer Minute irgendwie. Ich habe so einen kleinen Traubenzucker bekommen, bisschen was zu trinken, war alles wieder in Ordnung. Vor allem wichtig, ich habe auch meine 20 Euro noch bekommen. Und ja, aber es kann halt passieren, ne? Das ist halt so. Vielleicht ein bisschen Müdigkeit dabei gewesen, da war ich nicht so gut drauf und naja. Und wenn eins zum anderen kommt, dann kann das auch so einen gestandenen Kerl wie mich mal umhauen. Ich habe von meiner DKMS immer noch nichts wieder gehört. Ich hatte ja meine Wattestäbchen dahin geschickt. Die hatten mir geschrieben, dass die angekommen sind. Habe ich bis jetzt noch nichts wieder davon gehört irgendwie. Man sollte eigentlich irgendwie noch Bescheid bekommen irgendwie. Aber und dann meine Karte bekommen. Sagen, was da, erwartest du jetzt noch? Ein Blumenstrauß? Oder? Meine Lebensretterkarte warte ich noch da. Die willst du vorzeigen? Die will ich vorzeigen. Den nächsten Pokerabend hier, guck mal, Männers. Ja, genau. Ich bin Lebensretter, vielleicht. Ich bin Lebensretter. Aktiv bewerben, ne? Das ist eine gute Sache. Ja, das auf jeden Fall. Ja, was gibt's noch hier Schönes? Düsseldorf fahren wir noch nicht heute. Wir waren jetzt in Nürnberg, Hamburg, Berlin, Düsseldorf waren wir noch nicht. Da ist ja auch so ein bisschen was Mysteriöses. In Düsseldorf, da hat jemand eine Tiefgarage mitten in der City irgendwo, wo er reinfährt und er hat das Problem, dass er wohl so einen großen SUV fährt da irgendwie und die Einfahrt immer so nicht ganz zugeparkt wird, aber wohl recht links und rechts recht stramm rangefahren wird, dass er und seine Frau wohl Probleme haben, da rein und rauszufahren in diese Garage. Und dann hat er bei der Stadt da irgendwie beantragt, dass da irgendwie Parkverbot kommt oder irgendwie sowas. Das ist alles nicht durchgekommen, ging nicht los. Weil Poller sogar wollte haben. Ja, genau, Poller wollte haben links und rechts, das ging auch nicht. Naja, und dann hat er sich gedacht, weißt du was, dann mache ich das ganz einfach, dann kaufe ich mir zwei Smarts. Und stellt einen davon links neben meine Auffahrt und einen davon rechts neben meine Auffahrt und lasst sie da stehen. Und die stehen da wohl jetzt und wurden wohl einmal abwechselnd zum TÜV bewegt, weil die sind angemeldet, alles müssen sie ja, wenn sie an der Straße stehen. Müssen sie ja, na klar, ja. Ja. Und irgendwelche Anwohner sagten schon, dass das aber schon auffällt, weil das sind die einzigen Plätze, wo im Rinnstein auch mal wieder Gras wächst und so weiter. Und man sieht von den Kehrmaschinen, die Straßen lang fahren, dass die immer um diese Autos rumfahren, weil die stehen halt einfach nur. Und ja, er hat das Problem für sich gelöst und ja, auch eine verrückte Sache, ne? Kauft man sich halt mal zwei Autos und stellt die da hin. Ja, klar, einfach, ja, du. Auf was für eine Idee soll man sonst kommen? Klar, ich kaufe mir mal schnell zwei Smart und stehe die da als Poller-Ersatz hin. Ja. Also da hat wirklich einer eine Grauzone genutzt, würde ich sagen, in Deutschland. Ja. Also das ist so eine kleine, ja, es ist eine Gesetzeslücke, er macht ja nichts falsch, ne? Du darfst dein Auto ja angemeldet an der Straße haben. Nur ich hatte in Erinnerung, dass man bei uns hier alle 14 Tage das Auto oder Anhänger bewegen muss, aber irgendwie, da habe ich jetzt gar nichts drüber gelesen, irgendwie. Das ist nur so ein. Ich kenne das, dass man seinen LKW irgendwie ja nicht länger in Wohngebieten stehen lassen darf. Ne? Also den darfst du da nicht abstellen zum Parken. Ja, aber jetzt, dass man regelmäßig sein Auto bewegen muss. Wie darfst du deinen Wohnwagen? Dürftest du den jetzt bei dir an der Straße abstellen das ganze Jahr, ohne ihn zu bewegen? Naja, jetzt weiß ich nicht, ob das nicht wieder doch einen Unterschied macht. Ne? Also Anhänger oder ein Fahrzeug. Also da könnte ich mir vorstellen, gibt es noch einen Unterschied. Wobei ich da eigentlich für beide Kfz-Steuern bezahle. Die sind beide angemeldet, die sind beide beim TÜV. Weiß ich jetzt noch nicht so. Eine interessante Frage, aber da gibt's einen Fachpodcast, den könnte ich dir empfehlen. Na? Dann stellst du dem mal die Frage, den Camping-Caravan-Podcast, und die können dir da bestimmt Auskunft geben. Das kann gut sein. Die sind ja eigentlich ganz pfiffig, die Jungs. Ne? Wie hieß er jetzt? Ach nee, habe ich verwechselt. Für Bayern auf Reihe. Na, ist egal. Ja. Bei pfiffig bin ich jetzt doch ein bisschen stutzig geworden. Ja, dann haben wir auch unser Skript hier fast abgearbeitet. Wir haben noch eine Geschichte aus Berlin, noch so ein bisschen verrückt. Da Hertha BSC, weiß nicht, wer die kennt, die sind ja nicht so bekannt, aber die verlosen tatsächlich ein Tattoo als Dauerkarte. Das. Ja, vor allem als lebenslange Dauerkarte. Ich meine, klar, man hat das Tattoo ja dann auch lebenslang. Ja. Es gab bei St. Pauli gab es ja auch mal, man konnte auch damals, wo es uns finanziell nicht so ganz rosig ging, konnte man auch Lebensdauerkarten kaufen für 1910 Euro. Das ist halt das Gründungsjahr von St. Pauli 1910. Okay. Und da haben sie auch ein paar Stück von verkauft. Und mittlerweile bereue ich das eigentlich, dass ich damals die nicht gekauft habe. Hört sich erstmal viel an, 1910 Euro. Ja. Aber wenn man das einfach mal so über 5, 6, 7 Jahre überschlägt, hat man das Geld auch wieder ausgegeben. Ne? Das und da ich, wohl, ja. Habe ich damals nicht geschaltet. War mir da zu viel Geld und ja. Aber mittlerweile wäre ich wahrscheinlich schon in der Pluszone. Aber das Geld geht ja an den Verein. Da tue ich ja was Gutes mit. Ne? Ja, das ist natürlich trotz allem Unterschied. Bezahle ich jetzt jedes Jahr, keine Ahnung, was kostet die Jahreskarte? Also wir zahlen für unseren Stehplatz, als Mitglied zahle ich immer 170 Euro im Jahr, da kannst du nicht meckern, dass das geht. Okay, ja, aber dann hast du eher mal die 100 paar zerquetschte Euros, als mal schnell die knapp 2000 auf Tasche. Ja, genau, das war das auch so. Das muss man halt gegenrechnen, ja. Dass es sich über einen langen Zeitraum dann wieder lohnt, klar. Ja, aber du hast mir auch gesagt, irgendwie würde ich jetzt da mit dir hingehen wollen, was ich natürlich total gerne mal machen würde, mit dir zum Fußball gehen, auf St. Pauli da. Haben wir ein Kartenproblem, also. Das kommt man echt nicht ran, ne? Ne, das ist wirklich so, dass man Karten, also ich und mein Kollege, die wir zusammenfahren, wir haben eine Dauerkarte schon seit 25 Jahren mittlerweile, also die kriegst du auch jedes Jahr automatisch wieder, also du musst immer nur bezahlen und kannst auch schon ein Abo machen, da machen die einfach eine Lastschrift und dann wird deine Karte. Also mittlerweile ist das ja wie so eine EC-Karte. Du hältst sie am Eingang ja nur noch unter so einen Scanner da. Mhm. Und damals hattest du ja noch so Papierkarten, wo dann wirklich noch abgekniffen wurde, pro Heimspiel und sowas mit so einer Lochzange und so. Das gibt's ja alles nicht mehr. Das ist auch alles Elektro-Kram. Ja, und hier mein Sohn ist ja Mitglied da, seitdem er geboren wurde. Hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt im anderen Podcast. Mhm. Und über den, sein Name, hat Tanja dann immer mal Karten bestellt, weil sie auch gerne mitkommt zum Fußball. Und er kommt nun mittlerweile auch gerne mit. Und somit ist Tanja jetzt auch noch eingetreten. Jetzt haben wir alle Mitglieder hier, weil anders kommst du nicht an Karten dran. Also du kannst immer mal ein Glück haben, dass du irgendwo einen Sitzplatz abkriegst, irgendwo für 40 Euro aufwärts oder so. Aber ein Stehplatz für relativ günstiges Geld, wenn du kein Mitglied bist. Also ich glaube, im freien Verkauf gehen da gar keine Karten. Das geht alles im Mitgliederverkauf weg. Okay. Ja, wahrscheinlich als irgendwie im Gästeblock oder so höchstens noch, ne? Weil die müssen ja irgendwie auch, glaube ich, ein Kontingent abgeben, ja, an die Gäste. Ja, 10% vom Stadion. Aber okay, da kommen meistens auch viele zurück. Das sind irgendwie, bei uns sind das irgendwie 2.936 Karten oder irgendwie sowas. Und wir haben so einen Zaun, der ist ein bisschen variabel. Also du kannst, wenn weniger Gäste kommen, dann wird der Zaun halt ein bisschen weiter rüber geschoben, dann wird das ein bisschen kleiner, der Käfig für die. Na, und dann haben die anderen halt ein bisschen mehr Platz. Und dann liest du noch in der Zeitung, dass wieder Karten im Verkauf sind, weil aus Bochum 1.200 Tickets zurückgekommen sind oder irgendwie sowas halt. Ach so, naja, gut, aber dann bräuchtest du halt dich nicht eben in den Gästeblock stellen, sondern durch diesen Zaun dann kannst du quasi den Heimblock. Genau. Das ist ja nicht schlecht, ja. Oh. Ja, aber bei Hertha solltest du jetzt, sind wir ganz abgerutscht hier. Da konnte man jetzt sich bewerben, dass man ein Tattoo bekommt und das ist dann eine lebenslange Dauerkarte. Ne? Das ist wahrscheinlich irgendwie das Hertha-Logo oder so irgendwas. Ja, also im ersten Moment so in die Zeit dachte ich auch, das kann sich jetzt jeder irgendwie stechen lassen gegen einen entsprechenden, ja, Obolus. Aber es war dann wirklich im Endeffekt eine Marketingaktion für einen Zuschauer. Aber ich sag mal, wo lässt man sich so ein Ticket jetzt hinstechen? Ist das auch eine Art Barcode, den man abscannen muss? Also wissen Sie, lässt man sich das auf den Hintern tätowieren und zieht dann am Ende die Hose runter und rutscht da über den Scanner rüber? Oder? Also, Hä, das ist ja generell für einen Arsch, oder? Ja gut, damit triffst du mich natürlich jetzt nicht unbedingt, weil ich bin kein Fußballfan. Du bist ja mehr so der Baseballer, ne? Ja. Baseball interessiert. Ja. Ja. Siehst du, haben wir das Auto. Wir haben wieder eine Menge Kram gefunden. So, man denkt immer so, oh, hoffentlich fällt mir irgendwas zur nächsten Folge, aber irgendwie ist dann so viele bekloppte Menschen auf dieser Welt rum. Das ist echt verrückt, oder? Ja, und es ist ja auch so, also wir müssen ja gar nicht Themen suchen, sondern die Themen finden uns. Ne? Ja, also, ja, so ist es. Das ist ja. Ja, Bekloppte gibt's genug. Die gibt's überall und die gibt's genug. Und da wir auch nicht auf irgendeine Himmelsrichtung beschränkt sind, können wir euch natürlich auch einen Potpourri der guten Laune hier präsentieren. Ja. Ich soll jetzt gleich noch ein paar Burger hier für uns machen. Ja, so eine, ich habe mal so ein Soja-Pulled-Pork-Zeug gekauft. Mal gucken, mal testen, so ein Pulled-Pocket. Nee, ja. Na? Ja, lass mir das, so ein Burger machen. Wenn ich mich jetzt wiederhole, verspreche ich mich nochmal. Pulled Pork. Ich würde das schon. Genau. Ne? Und wenn ich da gleich den Scheiblettenkäse aus dem Kühlschrank hole, dann habe ich ein ganz komisches Gefühl, glaube ich. Das, ja, lass es dir schmecken. Ja, in diesem Sinne, Lars, sind wir eigentlich auch fast durch jetzt, ne? Ja, denke ich doch. Das war jetzt ein bisschen der Drang. Wir haben jetzt gleich so 19 Uhr. Langsam werden wir hungrig. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Wahrscheinlich auch. Mhm. Ne? Denke ich mal. Ja, immer. Bei uns ist hier immer. Irgendwas ist immer los. Irgendwas ist immer los, ja. Deine Familie ist ja auch am Wachsen und Gedeihen, ne? So ist es, ja. So ist es, ja. Nicht mehr lange sind wir 5. Ja. 5 Leute. Ja, da kommt mal wieder ein bisschen Action in die Bude. Absolut, ja. Ja. Bestimmt nochmal ein Highlight irgendwie. Aber muss man Bock drauf haben, ne? Ja, sollte man. Sollte man, ja. Aber ja, gut, wo wir gerade bei unseren bekloppten Themen sind, es gibt auch genug Leute, die kriegen Kinder und wissen gar nicht woher. Ja, ja, das stimmt. Das kann ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber im, ich sage mal, Kollegenkreis ist das aktuell auch. Naja, gut. Lassen wir das lieber. Ich weiß ja nicht, wer hier so alles zuhört, da muss man ja ein bisschen aufpassen. Ein bisschen vorsichtig sein, ja. Und bei unseren 4-stelligen Zuhörerzahlen hier ist vielleicht auch der ein oder andere Kollege dabei. Was machen eigentlich die Jungs hier vom Suppig-Podcaster? Ich glaube, sie sind gerade dabei, eine neue Folge zu produzieren. Echt? Scheint halt auch nicht ganz so einfach zu sein. Aber ich glaube, ich habe da was gelesen in letzter Zeit irgendwo, dass ja, die da wieder am Werkeln sind. Und auch nach unserem Bericht, ja, da sind ja auch dann wirklich andere Medien mit auf den Grauzone-Zug aufgesprungen und haben dann auch über Ruppig berichtet. Ich denke mal, die sind jetzt auch so ein bisschen im Zugzwang, jetzt wo alle sich dazu geäußert haben, viele sich dazu geäußert haben, dass sie das ganz toll und großartig finden. Ja, denke mal, das hat die Jungs auch gefreut. Also ich hoffe, dass da bald wieder was kommt, weil es war echt... Das war echt eine schöne Folge, ja. Interessante Sache, ja. Ja. Na, dann hören wir davon aber wieder was. Weil wir hatten, heute hatten wir ja gar nichts hier mit JVA und da ist keiner ausgebrochen, glaube ich, in Berlin und nix, ne? Ausnahmsweise mal nicht. Ah, kommt bestimmt bald wieder. Ja. Ja. Müssen wir mal gucken. Ja, ich bin gespannt, was wir für die nächste Folge wieder Schönes erfahren an irgendwelchen Zeitungsberichten. Wir haben weiterhin wachsames Auge, ne? Mhm. Aber auch wenn die Hörer uns hören, ihr könnt uns gerne irgendwas schicken als Kommentar oder irgendwie so. Zum Beispiel, der Sven hat uns auch einen Kommentar geschickt. Fällt mir da gerade ein, den sollten wir noch kurz verlesen. Ja, bitte. Soll ich den mal kurz vorlesen? Das wäre ganz liebreizend von dir. Also, der Sven mit W, ganz wichtig, er legt da großen Wert mit W drauf. Ne? Kleines Wortspiel am Rande. Hallo ihr zwei. Es ist immer wieder eine Freude, euch beiden zuzuhören. Ich staune immer wieder, wo ihr Themen findet. Penis zieht immer. Und ja, ich bin ganz ordentlich zusammengezuckt. Zum Thema DKMS. Einmal bin ich auch in die engere Auswahl gerückt und musste Schritt 2 nach den Wattestäbchen durchführen. Die DKMS hat ein komplettes Blutabnahmeset zu meinem Hausarzt geschickt, der mir damit, ich glaube, 2 Blutproben genommen hat. Auch um das Verpacken und Abholen der Blutproben vom Hausarzt hat sich die DKMS komplett gekümmert. Leider kam ich damals dann doch nicht als Spender in Frage. Macht weiter so und überrascht mich wieder mit lustigen und skurrilen Themen. Gruß, der Sven mit W. Siehst du, der Sven war schon mal im Recall. Der durfte schon mal eine Blutprobe abgeben, eine weitere. Das heißt, eine weitere, die erste. Das erste ist ja nur noch ja so ein Sissy, ne, mit Wattestäbchen und so halt. Inzwischen, ja. Ja, ja. Ja, siehst du. Und so können auch gerne welche kommentieren, wenn ihr irgendwelche Themen habt, wo ihr meint, Mensch, das ist was für die Jungs vom Grauzone-Podcast. Wir sind ja überall zu finden. Ne? Wir sind ja bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Wir sind ja wirklich, ja, Telegram haben wir zur Not auch noch, wo wir erreichbar sind. Genau, einfach unter Grauzone oder dem @Grauzone oder nochmal eine Twitter-Nachricht weiterleiten oder so. Da nehmen wir euch gerne mit ins Boot und sind auch für Themen dankbar. Genau. Ja, so haben wir das aber wirklich, ne? Oder? Ja, nun machen wir Schluss. Machen wir Schluss. Ich hau jetzt den Riemen auf die Orgel, spiele das Outro und wir hören uns ja demnächst, ne? Bis bald. Jo, tschüss. Tschüss.